Yeah. Du willigst in den Faustkampf ein, round one fight. Ey, yo, mein Fight Style ist Muay Thai plus Grausamkeit. Na dann, wie Kupferdraht ich pump die Kilos, bis das ganze Gym bei meiner Kruppschall hat einen Brust mit der Zunge schnalzen muss. Körper wie ein Fitnesstrainer, Girls in der Disco stupsen sichern und tuscheln, ich schwör dir, das ist Kollege. Ha, ich hab bei Frauen die Auswahl, du bist nur Lappen, der steht stoned ist, wie Taudi in South Park. Und wenn du nicht greif in Huni-Nutten bummst, machst du wie beim Erste-Hilfe-Kurs mit Gummipuppen rum. Ey, yo, komm mit deinen Bodyguards, Opfer, aber das sind voll die Zahnstocher, wie Oliver Pocher. Und zittern aus Angst vor mir, denn ich hab mich in 12 Wochen zum Terminator transformiert. Lauf umher mit hartem Sixpack und Bitches sind am Spannen wie die Ärmel meines Jeans-Hemd. Durch die Stärke meines Bizeps aus dem Weg, ich bin in der Massephase, sprich, ich pack Kilos auf die Hantel, bis die Hantelstange bricht. Das ist Post-Transformation, Post-Transformation. Mein Körper ist immun gegen Pumpguns und AKs. Gain like a boss, ich nehm statt Langhanteln Playmates. Post-Transformation, das ist Post-Transformation. Es ist Zeit aufzustehen, Zeit es anzugehen, deinen Mann zu stehen und endlich den Fight aufzunehmen. Einen Scheiß drauf zu geben, was die Zweifel dir sagen. Es ist Zeit es zu wagen, lass es Schweißtropfen regnen. Bleib auf dem Weg, von nichts kommt nichts. Schluss mit kleinlautem Reden, Kids, schreiß raus beim Training und zerreiße die Stille. Alles was du brauchst ist eiserner Wille, Sky is the limit. Der Geist ist schon willig, aber das Fleisch noch schwach. Doch wenn du mit Leidenschaft weitermachst und zeigst, dass du fit bist, erreichst du den Himmel, der Zweifel verschwindet. Als erstes beweist du's dir selbst, ziehst es durch, steinert den Fels, dann zeigst du's der Welt, es ist Leistung, was zählt. Du hast gerade erst angefangen, pack dir die Hantel dann, geh ran an die Hantelbank. Es gibt nur eine Richtung hinauf, also packst du neue Gewichte mit drauf und gib's nicht mehr auf. Aus dem Weg, ich bin in der Massephase, sprich, ich pack Kilos auf die Hantel, bis die Hantelstange bricht. Das ist Post-Transformation, Post-Transformation, Post-Transformation. Mein Körper ist immun gegen Pumpguns und AKs. Gain like a boss, ich nehm statt Langhanteln Playmates. Post-Transformation, das ist Post-Transformation.